Olaf. Olaf. Als Olaf kam, da war die Welt noch in Ordnung. Als Olaf ging, war alles doof. Was da im Waschbecken ist, scheiße! Und Olaf ist schuld. Schwein. Keiner mag Olaf. Alle finden Olaf scheiße. Alle leiden auf ihm rum. Scheiß Olaf. Zahnpasta ist scheiße. Olaf, Sau. Geh kacken. Olaf, den mag keiner. Olaf, ich auch nicht. Olaf, du Arsch, du Sau, Sack, Gesicht, Olaf, Schuhcreme ist scheiße! Olaf. Wer ist Olaf?